Sturzsee, die schäumend zum Ufer eilt. Aber niemand konnte Theoden einholen. Wie von Sinnen schien er. Oder die Kampfeswut seiner Väter glühte wieder in seinen Adern, und Schneemähne trug ihn dahin wie einen Kriegsgott der Vorzeit. Wie den großen Orome in der Schlacht der Valar, als die Welt jung war. Sein goldener Schild wurde entblößt, und siehe da, er leuchtete wie ein kleines Abbild der Sonne, und das Gras blitzte grün auf unter den weißen Hufen seines Pferdes. Denn der Morgen kam, der Morgen, und ein Wind vom Meer. Und das Dunkel wurde gelichtet. Mordors Soldaten fuhr der Schreck in die Glieder, und sie fluchten und flüchteten und fielen unter den Hufen des Zorns. Und dann brach das ganze Heer der Rohirrim in Gesang aus, und singend erschlugen sie ihre Feinde. Denn nun war der Kampf eine reine Freude, und schön und schrecklich schallte ihr Lied bis in die Stadt hinüber. Die Schlacht auf dem Pelennor. Aber kein Orkhäuptling oder Straßenräuber befehligte den Angriff auf Gondor. Das Dunkel wich zu früh, vor der von seinem Gebieter bestimmten Zeit. Für den Augenblick war er vom Glück verlassen, und alles schien sich gegen ihn verschworen zu haben. Sein Sieg entglitt ihm, als er schon die Hand danach ausstreckte. Aber sein Arm war lang. Noch immer hatte er den Oberbefehl, mit großen Machtvollkommenheiten. König war er, Ringgeist, Fürst der Nazgul, und es fehlte ihm nicht an Waffen. Fürs Erste verschwand er vom Stadttor. Theoden, König der Mark, war bis zu der Straße vorgedrungen, die vom Tor zum Fluss führte, und wandte sich nun zur Stadt hin, die keine Meile mehr entfernt war. Er verlangsamte seinen Ritt ein wenig, hielt nach neuen Feinden Ausschau, und seine Ritter schlossen zu ihm auf, Dernhelm unter ihnen. Vor ihnen, näher an den Mauern, wüteten Elfhelms Männer zwischen den Belagerungsmaschinen, metzelten die Feinde nieder oder jagten sie in die Feuergräben. Fast die ganze Nordhälfte des Pelennor hatten die Rohirrim überrannt, die Feldlager brannten, Orks flohen wie die Hasen zum Fluss hin, und die Reiter wandten sich nach Belieben hierhin oder dorthin. Aber die Einschließung der Stadt war noch nicht durchbrochen, das Stadttor nicht erreicht. Viele Feinde standen davor, und die Truppen auf der anderen Hälfte der Ebene hatten noch gar nicht in den Kampf eingegriffen. Südlich der Straße stand das Hauptheer der Haradrim, und deren Reiter scharten sich nun um ihren Häuptling. Und als der Häuptling im zunehmenden Licht das Banner des Königs erkannte und sah, dass es weit vor der Schlachtordnung hielt, nur von wenigen Männern umgeben, da packte ihn die Kampfeslust. Mit einem lauten Schrei entrollte er seine Standarte, die schwarze Schlange im scharlachroten Feld, und kam mit einem großen Haufen gegen das weiße Pferd im grünen Feld angeritten, und die Skimitare der Südländer funkelten wie die Sterne. Nun bemerkte ihn Theoden, und ohne seinen Angriff abzuwarten, stürmte er ihm mit einem Zuruf an Schneemähne geradewegs entgegen. Laut war das Getöse, als sich ihre Waffen begrüßten. Aber die Weißglut der Nordmänner brannte heißer. Sie waren geübter im Reiterkampf und hatten die längeren Speere. Obwohl in der Minderzahl, bohrten sie sich durch die Südländer, wie der Blitz durch einen Wald schlägt. Mitten durch die Feinde stieß Theoden, Tengels Sohn, und sein Speer zersplitterte, als er den Häuptling fällte. Sein Schwert fuhr aus der Scheide, er sprengte zur Standarte, hieb die Stange durch und den Träger, und die schwarze Schlange sank in den Staub. Alles, was von der Reiterei der Südländer noch übrig war, machte kehrt und suchte das Weite. Doch was musste man sehen? Mitten im höchsten Ruhmesglanz verdunkelte sich des Königs goldener Schild. Wie vom Himmel gewischt verschwand der neue Morgen. Dunkelheit senkte sich um den König. Pferde bäumten sich auf und gingen wiehernd durch. Abgeworfene Reiter wanden sich am Boden. »Zu mir! Zu mir!« rief Theoden. »Auf, Eols Söhne! Keine Furcht vor dem Dunkel!« Aber Schneemähne, rasend vor Angst, stieg mit den Vorderhufen hoch auf, ruderte in der Luft und stürzte schmerzlich wiehernd auf die Seite. Ein schwarzer Pfeil hatte den Hengst durchbohrt. Der König lag unter ihm. Der Schatten sank herab, groß wie eine Wolke. Ein Flügeltier war es. Vielleicht ein Vogel, aber größer als alle anderen Vögel, nackt, ohne Fell oder Gefieder. Die riesigen Schwingen wie Schuppenhäute zwischen hornbewehrten Fingergliedern, und es stank betäubend. Ein Geschöpf aus einer älteren Welt mochte es sein, dessen Art seine Zeit überlebt hatte und in einem unwirtlichen Horst unterm kalten Mond in vergessenen Gebirgen war nun diese unzeitige Brut gezeugt worden, tauglich zu allem Bösen. Und der dunkle Herrscher hatte sich seiner angenommen, es mit verruchtem Fleisch gefüttert, so daß es über jedes Maß anderer Flügelwesen hinauswuchs und es seinem Diener als Reittier gegeben. Tiefer und tiefer sank es herab, und dann, die Schuppenhäute zusammenfaltend, ließ es sich mit einem krächzenden Schrei auf Schneemähne nieder, schlug ihm die Klauen in den Leib und bog den langen, nackten Hals zu ihm herunter. Auf ihm saß ein Reiter, ein riesiger, drohender Recke in einem schwarzen Mantel. Eine stählerne Krone trug er, aber zwischen ihrem Rand und dem Mantel war nichts zu sehen. Nur ein böses Funkeln anstelle der Augen. Der Fürst der Nazgul. Sein Luftross hatte er herbeigerufen, ehe die Dunkelheit aufriß. Und da war er wieder, verderbenbringend, Hoffnung in Verzagen und Sieg in Tod verwandelnd. Eine schwere schwarze Keule schwang er. Von allen verlassen, tot lagen die Ritter seines Hauses um ihn oder wurden von ihren durchgehenden Pferden weit davongetragen. Doch einer stand noch auf den Beinen, der junge Dernhelm, trotzig und treu. Und er weinte um den König, denn er hatte ihn wie einen Vater geliebt. Während der Attacke war Merry unbeschadet hinter ihm im Sattel geblieben, bis der Schatten herabkam. Dann hatte Wind Fola gescheut und sie beide abgeworfen, und nun rannte es wie gehetzt über die Felder davon. Wie ein halbtotes Kaninchen kroch Merry auf allen Vieren beiseite. Ihm war übel vor Angst und er konnte nicht sehen. »Schwertan des Königs, du bist sein Gefolgsmann«, schrie eine innere Stimme ihn an, »du musst ihm beistehen. Wie einen Vater will ich euch ehren, hast du gesagt.« Aber sein Wille konnte sich zu keiner Antwort aufraffen, und sein Körper zitterte bloß. Er wagte nicht, die Augen zu öffnen oder aufzublicken. Dann aus der Nachtschwärze seiner Sinne glaubte er, Dernhelm sprechen zu hören. Er erkannte seine Stimme, obwohl sie ihn nun sonderbar an eine andere erinnerte, die er kannte. »Verschwinde, leichenschändende Scheusal, Fürst der Aasgeier! Lass die Toten ruhen!« Eine eisige Stimme antwortete, »Tritt niemals zwischen den Nazgul und sein Opfer, oder er wird dich nicht töten, davon trägt er dich in die Häuser des Jammers.« Hinterm ewigen Dunkel, wo dein Fleisch verzehrt wird und dein verrunzelter Geist nackt dem lidlosen Auge preisgegeben. Ein Schwert fuhr klirrend aus der Scheide. »Tu, was du willst, und ich tu, was ich kann, um dich zu hindern.« »Mich hindern, du Narr! Kein Mann, der lebt, kann mich hindern!« Dann hörte Merry von all den merkwürdigen Dingen, die er in dieser Stunde schon gehört hatte, das Merkwürdigste. Dernhelm schien zu lachen. Seine helle Stimme klang glockenrein wie von Stahl. »Ein Mann, der lebt, vielleicht nicht. Aber ich bin keiner. Du hast es mit deiner Frau zu tun. Eowyn bin ich, Eomunds Tochter. Du stehst zwischen mir und meinem Oheim und König. Verschwinde, wenn du nicht unsterblich bist. Denn ob lebend oder untot, diese Klinge wirst du spüren, wenn du ihn anrührst.« Das Flügeltier fauchte sie an, aber der Ringgeist gab keine Antwort. Er blieb stumm, als wäre ihm plötzlich ein Bedenken gekommen. Merry aber war so verblüfft, dass er für einen Moment sogar seine Angst vergaß. Er schlug die Augen auf, und gleich sah alles nicht mehr ganz so schwarz aus. Wenige Schritte von ihm hockte das große Biest, und um es herum schien alles dunkel zu sein. Und auf ihm thronte der Nazgul-Fürst, ein Schatten, der Verzweifeln machte. Etwas links von ihnen stand sie, die er bisher Dernhelm genannt hatte, doch den Helm, der sie getarnt hatte, musste sie verloren haben, und das aus der Einschließung erlöste Haar fiel ihr blassgolden schimmernd auf die Schultern herab. Ihre Augen, grau wie das Meer, blickten hart und todesmutig drein. Aber über die Wangen flossen noch Tränen. Das Schwert hielt sie in der Hand, und mit dem erhobenen Schild wehrte sie den lähmenden Blick des Feindes ab. Eowyn. Ja, sie war es. Aber auch Dernhelm. Denn Merry fiel das Gesicht ein, das er gesehen hatte, als sie von Dunhag aufbrachen, das Gesicht eines Menschen, der den Tod sucht, weil er keine Hoffnung im Leben sieht. Mitleid brachte sein gutes Herz in Bewegung und tiefes Erstaunen. Und plötzlich erwachte in ihm der schwer entflammbare Mut seines Volkes. Er ballte die Faust. So schön und so verzweifelt, sie durfte nicht sterben, oder wenigstens nicht sie allein und nicht ohne Beistand. Der Feind blickte nicht zu ihm her, aber noch immer wagte er sich kaum zu rühren, um die mörderischen Augen nicht auf sich zu ziehen. Zoll für Zoll kroch er beiseite, aber der schwarze Feldherr, in bösen Gedanken und Zweifeln ganz mit der Frau, die vor ihm stand, beschäftigt, beachtete ihn so wenig wie einen Wurm im Schlamm. Große Biest mit seinen widerlichen Flügeln und machte einen übel riechenden Wind. Es flatterte ein wenig auf und stürzte sich dann, kreischend, Klauen und Schnabel vorgestreckt, auf Eowyn herab. Keinen Fußbreit wich sie, die Jungfrau von Rohan, Tochter von Königen, schlank und schön wie eine Stahlklinge und ebenso gefährlich. Einen raschen Hieb führte sie, treffsicher und tödlich. Den langen Hals trennte sie durch, und der abgehauene Kopf fiel wie ein Stein zu Boden. Nun sprang sie zurück, als der gewaltige Rumpf herabsank und die ausgebreiteten Schwingen noch am Boden zappelten. Aber mit dem Sturz der Bestie verschwand der Schatten. Licht fiel auf Eowyn, und ihr Haar leuchtete in der aufgehenden Sonne. Aufrichtete sich der schwarze Reiter und stand vor ihr baumlang und drohend. Mit einem Hassschrei, der wie Gift die Ohren ätzte, ließ er die Keule niedersausen. Ihr Schild zersprang in viele Splitter, ihr Arm war gebrochen, sie stolperte und sank in die Knie. Wie eine Wolke beugte er sich über sie mit blitzenden Augen, und er hob die Keule zum tödlichen Hieb. Aber plötzlich stolperte auch er, schrie jämmerlich auf vor Schmerz und schlug ein Loch in den Boden. Marys Schwert war ihm von hinten aufwärts durch den schwarzen Mantel und unter dem Panzer in sein gewaltiges Knie gefahren und hatte die Sehne durchstoßen. »Eowyn! Eowyn!« schrie Merry. Taumelnd kam sie auf die Beine, und als sich die breiten schwarzen Schultern über sie beugten, stieß sie mit letzter Kraft ihr Schwert zwischen Krone und Mantelkragen. Funkenstieben zerbarst das Schwert in 100 Splitter. Die Krone rollte hohl scheppernd über den Boden. Eowyn fiel vornüber auf ihren gefallenen Feind. Doch siehe da, Mantel und Panzerhemd waren leer. Als ein gestaltloses Knäuel lagen sie da, zerfetzt und zerbeult, und ein Schrei stieg auf in die erbebende Luft und verhallte in einem schrillen Klagelaut, den der Wind davontrug. Eine Stimme, dünn und körperlos, ausgezehrt und ersterbend. Und niemals wieder in diesem Weltzeitalter wurde sie gehört. Da stand er nun, Meriadoc der Hobbit, inmitten der Gefallenen und blinzelte wie eine Eule bei Tag, denn Tränen hatte er in den Augen. Und wie durch einen Schleier sah er Eowyns schönen Kopf, wie sie dalag und sich nicht rührte, und er sah dem König ins Gesicht, der auf dem Gipfel seines Ruhms gefallen war, denn Schneemähne hatte sich im Todeskampf von ihm heruntergewälzt, dennoch war der Hengst seinem Herrn zum Verhängnis geworden. Merry beugte sich zu ihm hinab, hob seine Hand auf, um sie zu küssen, und siehe da, Theoden schlug die Augen auf, und sie waren ungetrübt, und er sprach mit ruhiger Stimme, wenn auch mühsam, »Lebe wohl, Herr Holbitler«, sagte er. »Mein Leib ist dahin. Ich gehe zu meinen Vätern. Und selbst in ihrer berühmten Runde werde ich mich nun nicht zu schämen brauchen. Ich habe die schwarze Schlange gefällt. Ein grimmiger Morgen, ein froher Tag und ein goldener Abend.« Merry konnte nicht sprechen. Er weinte von neuem. »Verzeiht mir, Gebieter«, sagte er endlich, »dass ich euren Befehl missachtet und doch nicht mehr in euren Dienst geleistet habe, als nun bei unserem Abschied zu weinen.« Der alte König lächelte. »Gräme dich nicht. Es ist dir verziehen. Eine große Seele lässt sich nicht verleugnen. Lebe nun in Glück und Segen, und wenn du in Ruhe bei deiner Pfeife sitzt, dann denk an mich, denn nie werde ich nun mit dir in Meduselt sitzen, wie ich versprach, und von deiner Kräuterkunde erfahren.« Er schloss die Augen, und Mary beugte sich über ihn. Gleich darauf sprach er wieder, »Wo ist Eomer? Denn mir wird dunkel vor Augen, und ich will noch mit ihm sprechen, ehe ich hingehe. Er muss nach mir König sein. Und ich möchte Eowyn einen Gruß senden, ihr, die sich nicht von mir trennen wollt. Und nun sehe ich sie nicht wieder, die mir teurer ist als eine Tochter.« »Gebieter«, setzte Mary stotternd an, »sie ist...« Doch in diesem Augenblick gab es ein lautes Getöse, und ringsum erschallten Hörner und Trompeten. Mary schaute sich um. Den Kampf hatte er ganz vergessen und alles Übrige auch. Viele Stunden schien es her zu sein, dass der König in den Tod ritt, doch in Wahrheit waren es nur Minuten. Nun aber sah er, dass sie Gefahr liefen, mitten ins Getümmel der großen Schlacht zu geraten, die hier bald entbrennen würde. Neue Streitkräfte des Feindes eilten auf der Straße vom Fluss herbei. Und von den Mauern kamen die Legionen aus Minas Morgul. Und auf den Feldern im Süden drängte das Fußvolk aus Harad heran, mit Reitern an der Spitze, und hinter ihnen sah man die gewaltigen Rücken der Mumakil, die Kriegstürme trugen. Von Norden aber kam Eomers weißer Helmbusch vor der breiten Front der Rohirrim, die er wieder gesammelt und geordnet hatte. Und aus der Stadt kamen alle waffenfähigen Männer, die noch darin waren, mit dem silbernen Schwan von Dol Amroth in der Vorhut, und sie vertrieben die Feinde vom Danke an Gandalf durch den Kopf. Wo war er? War er nicht hier? Hätte er nicht den König und Eowyn retten können? Aber da kam Eomer herangesprengt und mit ihm die Ritter des Hauses, soweit sie noch lebten und ihre Pferde wieder gebändigt hatten. Mit Grauen betrachteten sie den Kadaver des Untiers, der am Boden lag, und ihre Pferde wagten sich nicht in seine Nähe. Eomer aber sprang aus dem Sattel, und Schmerz und Schrecken ergriffen ihn, als er an die Seite des Königs trat und schweigend stehen blieb. Dann nahm einer der Ritter das Banner des Königs aus der Hand Gudlafs, des Bannerträgers, der tot auf dem Feld lag, und hielt es hoch. Langsam öffnete Theoden die Augen. Als er das Banner sah, gab er einen Wink, dass man es Eomer reichen sollte. »Heil, König der Mark«, sagte er, »reite nun zum Sieg. Sag Eowyn von mir, lebe wohl.« Und so starb er und wusste nicht, dass Eowyn nahe bei lag. Und alle, die ringsum standen, weinten und riefen, »Theoden, König! Theoden, König!« Eomer aber sprach zu ihnen, »Kurz sei die Klage. Im Kampfe fiel er. Groß war sein Ende. Am grünen Hügel weinen die Frauen, uns aber fordert der Krieg.« Doch ihm selbst kamen die Tränen, als er sprach. »Seine Ritter sollen hierbleiben«, sagte er, »und seine Leiche in Ehren vom Feld tragen, damit nicht die Schlacht drüber hingeht, und ebenso alle anderen aus seinem Gefolge, die hier liegen.« Und er betrachtete die Gefallenen und rief ihren Namen. Plötzlich sah er Eowyn am Boden liegen, seine Schwester, und erkannte sie. Da erstarrte er mitten in einem Ruf, als hätte ihn ein Pfeil ins Herz getroffen. Sein Gesicht wurde totenbleich, und eine kalte Wut stieg in ihm auf und raubte ihm für eine Weile die Sprache. Raserei überkam ihn. »Eowyn! Eowyn!« rief er schließlich. »Eowyn, wie kommst du hierher? Welch ein Wahnsinn wirkt hier, oder welches Teufelswerk? Tod, Tod, Tod, Tod, hol uns alle!« Dann, ohne sich zu besinnen oder die Ankunft der Männer aus der Stadt abzuwarten, preschte er zurück vor die Front seines großen Heeres, stieß in ein Horn und rief laut den Befehl zum Angriff. Weit übers Feld schallte seine klare Stimme. »Tod! Reitet, reitet in den Tod und bis an der Weltende!« Und dann setzte das Heer sich in Bewegung. Aber die Rohirrim sangen nicht mehr. »Tod«, riefen sie wie aus einem Munde, laut und grimmig. Und immer schneller werdend, brausten sie in Schlachtordnung an ihrem gefallenen König vorüber nach Süden. Und noch immer stand Meriadoc, der Hobbit, am gleichen Fleck und blinzelte unter Tränen. Und niemand sprach mit ihm oder schien ihn irgend zu beachten. Er wischte die Tränen ab, bückte sich nach dem grünen Schild, den Eowyn ihm gegeben hatte, und hängte ihn sich auf den Rücken. Dann suchte er nach seinem Schwert, das ihm entfallen war. Denn als er damit zustieß, war sein Arm taub geworden. Und auch jetzt noch konnte er nur den linken gebrauchen. Und wahrhaftig, da lag seine Waffe. Aber die Klinge rauchte wie ein trockener Zweig, in dem ein Funke schwelt. Und als er weiter zusah, krümmte sie sich, verfiel und verzehrte sich. Und so verschwand es aus der Welt, das Schwert von den Hügelgräberhöhen, das mit der Kunst von Westernis geschaffen war. Doch froh über sein Schicksal hätte er es gekannt, wäre der gewesen, der es in geduldiger Arbeit vor langer Zeit im nördlichen Königreich geschmiedet hatte, als die Dúnedain ein junges Volk waren. Und unter ihren Feinden der Ärgste war das Schreckensreich von Angmar mit seinem Hexenkönig. Keine andere Klinge, selbst von stärkerem Arm geschwungen, hätte diesem Feind eine so schmerzhafte Wunde beibringen, in sein untotes Fleisch schneiden und den Zauber brechen können, der die unsichtbaren Sehnen und Muskeln mit seinem Willen verknüpft. Den König auf eine notdürftige Bahre aus Mänteln und Speerschäften, um ihn in die Stadt zu tragen, während andere Eowyn behutsam aufhoben und ihm nachtrugen. Doch die Toten aus dem Gefolge des Königs konnten sie noch nicht vom Feld schaffen, denn von den Rittern des Königs waren 7 dort gefallen. Unter ihnen Deorwine, ihr Oberster. Darum legten sie die Leichen abseits von denen der Feinde und des Untiers und pflanzten Speere um sie auf. Und später, als alles vorüber war, kamen die Männer dorthin zurück, entzündeten ein Feuer und verbrannten den Kadaver des Untiers. Für Schneemähne aber gruben sie ein Grab und stellten einen Stein auf, mit Inschriften in den Sprachen Gondors und der Mark. Schneemähne, Diener in größter Bedrängnis, schnellen Hufs, seines Herrn Verhängnis. Grün und hoch wuchs das Gras auf Schneemähnes Hügel, aber ewig schwarz und kahl blieb der Boden, wo das Untier verbrannt war. Langsam und traurig ging Merry nun neben den Trägern her und kümmerte sich nicht mehr um die Schlacht. Er war müde und hatte große Schmerzen, und die Glieder zitterten ihm wie vor Schüttelfrost. Starker Regen wehte vom Meer heran, und alles schien Théoden und Eowyn zu beweinen, und die grauen Tränen löschten die Brände in der Stadt. Durch einen Nebel sah er nun die Vorhut der Männer von Gondor näher kommen. Fürst Imrahil von Dol Amroth ritt herbei und zügelte sein Pferd vor ihnen. »Welche Last tragt ihr da, Männer von Rohan?« rief er. »Théoden, den König«, antworteten sie. »Tot ist er. Aber König Eomer reitet nun in die Schlacht, er, dessen weißer Helmbusch im Wind weht.« Da stieg der Fürst vom Pferd und kniete bei der Bahre nieder, zu Ehren des Königs und seiner großen Attacke. Und er weinte. Als er wieder aufstand, erblickte er Eowyn und war fassungslos. »Dies ist doch eine Frau«, sagte er. »Sind denn selbst die Frauen der Rohirrim unsretwegen mit ins Feld gezogen?« »Nein, nur diese eine«, antworteten sie ihm. »Frau Eowyn ist sie, Eomers Schwester. Und bis zu dieser Stunde wussten wir nicht, dass sie mit uns geritten war. Und nun reut es uns.« Als der Prinz sah, wie schön sie war, obwohl ihr Gesicht bleich und kalt war, beugte er sich über sie, um sie näher anzusehen, und berührte sie bei der Hand. »Ihr Männer von Rohan«, rief er, »sind denn keine Feldscheer unter euch? Verwundet ist sie, vielleicht zu Tode, aber ich glaube, sie lebt noch.« Und er hielt ihr seine blank geschliffene Armschiene vor die kalten Lippen, und ein schwacher Hauch schlug sich kaum sichtbar darauf nieder. »Nun ist Eile geboten«, sagte er und ließ einen Mann schnell in die Stadt zurückreiten, um Hilfe zu holen. Er selbst aber, nachdem er sich vor den Gefallenen tief verbeugt hatte, sagte ihnen allen Lebewohl und ritt davon ins Gefecht. Kampf auf den Feldern des Pelennor. Und der Waffenlärm, vermischt mit den Schreien der Männer und dem Wiehern der Pferde, wurde ohrenbetäubend. Hörner schmetterten und Trompeten gellten, und die Mumakil brüllten, als man sie in die Schlacht trieb. Vor den südlichen Stadtmauern ging Gondors Fußvolk gegen die Morgul-Legionen an, die noch immer in großer Stärke dort standen. Die Berittenen aber stießen nach Osten vor, um Eomer zu Hilfe zu kommen. Hurin der Lange, der Schlüsselbewahrer, der Fürst von Los Hernach,